Noch Tee? Ja, bitte. Du musst nicht jeden Tag vorbeikommen. Mach ich doch gern. Hast du nichts Besseres zu tun? Nein, ganz sicher nicht. Dein Rhododendron sieht nicht gut aus. Nein, alles. Ja? Dies Jahr zu feucht alles. Mehltau. Kann man nichts machen. Anna muss doch bei dir sein. Mal nachschauen, sowas. Wirklich nicht. Wie es geht. Ja. Ob es dir gut geht. Ja, muss nicht sein. Und wer, wenn nicht ich? Na, da gibt's schon noch andere. Aber ich bin dir am nächsten. Nein, du bist bloß mein Monster. Ja, aber ich bin aus deiner Seele rausgesprungen. Nein. Deiner Wut. Ach, was Wut. Ich... Du bist das Ergebnis unendlich vieler Gedanken. Aber deine Seele... Gedanken eines Sommers. Kopfgeburt. Deine Seele hast du mir eingehaucht. Dieser Sommer. Mein Lebensfunken, den habe ich von dir. Sommer meines Lebens. Warum bin ich immer noch da? Warum sind alle tot? Du bist mir noch was schuldig. Gar nichts schuldig dir. Du hast die Verantwortung für deine Kreatur. Ich bin es doch nicht alleine gewesen, die dich gemacht hat. Sowas ist doch viel komplizierter, wirklich. Alle waren dabei. Sag was. Sag was dazu. Jetzt bist du wieder weg. Am Ende steht der Tod. Und in diesem letzten Moment wird alles ein Traum sein. Na, jetzt wird's kalt. Die Sonne hinter den Wolken immer. Ich geh rein. Oh nein, nein, nein. Oh nein. Nein, nicht das. So was jetzt. Ah, muss das sein. Komm da raus, du. Komm. Komm, du. Jetzt komm. Weg da. Nein, nein, nein, nein. Nicht auf die Bücher. Weg da. Du, ach nein. So, jetzt ganz ruhig. Ja, so ist gut. Ganz ruhig. Ach, ach, verdammt. Wo bist du? Wo bist du denn? Aha, da bist du ja. Was siehst du mich so an? Ein Vogel, der ins Haus fliegt, ist eine Seele, die einen besucht. Ist es nicht so? Ich tu dir nichts. Also, wer bist du? Mutter, bist du's? Nein, du nicht. Wir haben uns ja kaum gekannt, 3 Tage oder so. Dann warst du tot. Eins der Kinder. Welches? Mein Baby? Oder William? Oder Clara? Nein, ihr seid schon lange woanders. Nur du, mein Mann. Mein Percy. Percy, also. Ja, ganz ruhig. Komm. Draußen ist doch viel schöner als hier im kalten Gemäuer, wie im Grab. Im Freien, in der Freiheit, das war es doch immer für dich. Freiheit. Von Berg und Woge und jagender Wolke glänzt die Sonne durch Nebel und dunstigen Flor. Von Seele zu Seele, von Volk zu Volke. Draußen, komm. Von Stadt zu Dorf schwingt dein Tag sich empor. So ist gut. Wie Schatten der Nacht fliehen Sklav und Tyrann, wenn dein Licht zu leuchten begann. Steh doch nicht so auf. Da hab ich dich ganz ruhig jetzt. Oh Gott, kleines Herz, wie das klopft. So, raus mit dir. Nun los, flieg schon los. Du kannst nicht bleiben. Los, flieg und nimm mich mit. Nimm mich endlich mit. Zeit für mich zu gehen zu all meinen Toten. Nun flieg schon, ich komm mit. Komm. Wir fliegen in die Berge zurück, in die Schweiz. In unsere beste Zeit, als Tod und Tränen nichts als Worte waren. In das Landhaus am See, unser Vogelnest am See zwischen Kiefern und Pinien. In unser bestes Jahr, komm. Da, jetzt. Da verschwindest du, in den Wolken. Jetzt hast du mich wieder zurückgelassen. Ist das kalt? kalt. Zu kalt zum Fliegen für Menschen. Unvollkommene Wesen zu nichts zu gebrauchen. Nicht für dich, nein. Für dich gab es den perfekten Menschen. Wolltest ihn sogar erschaffen, den perfekten Menschen. Bloß der Dumme, der Tod, wenn der nicht immer dazwischen käme. So kalt. Meine Hände, dieses Zittern. Mein Kopf, dieser Druck im Kopf. Verdammt. So ein Schmerz. Dieses Licht wieder, verdammt. Das. Was ist das, dieses Blau? Was ist mit meinem Kopf los? Wieder Licht. Der Gipfel des Mont Blanc. Der Nebel, der aus dem Tal hochwirbelt, legt sich auf den Schnee. So weich, sanft. Es ist so dunkel. Percy? Immer dunkler. Schattenschneller Wolken auf der Flucht. Vor 30 Jahren. Auf dem Pass über den Jura. Auf dem Weg nach Genf. Es wird immer dunkler. Siehst du die Schatten da unten? Schatten von jagenden Wolken. Es wird schon dunkel. Die Dämmerung verschluckt uns. Legt uns die Schlinge um den Hals. Was ist das? Was? Dieses Geräusch. Avalanche, Avalanche. Das Dunkle ist hier dunkler. Diese Kälte. Gib dem Jungen noch eine Decke, Claire. Was? Hier, gib William noch eine Decke. Eine Lawine. Wo sind wir? Wir erreichen den Ruß in einer halben Stunde. Hörst du die Stille plötzlich? Siehst du, wie schrecklich es hier ist? Ja, wunderbar. Einzigartig. Meine Hände zittern. So kalt wie im Grab. Die Wolken am Himmel. Schwarze Schatten, wie wir. Auf der Flucht. Immer auf der Flucht. Warten Sie, hören Sie doch. Wir wollen weiter. Nein, nein. Es ist schon dunkel. Zu gefährlich. Wir haben keine Angst. Der Tod legt sich auch ins weiche Bett, wenn ihm danach ist. Wir wollen morgen am Genfer See sein. Mit dem Kind? Wir wollen weiter. Ach, mein Gott, mit dem Baby? Es gibt nur zwei Wege. Der eine ist über Nyon, der ist kurz und sicher. Der andere, der Weg hier, der in Ihrem Pass steht, über Shakes, der ist zu gefährlich. Zu viel Schnee. Mit dem Baby, mein Gott. In dieser Jahreszeit? Wir müssen über Shakes. Das Wetter, dieses Jahr, ungewöhnlich. Was ist das immer? Ungewöhnlich kalt dies Jahr. Regenreich. Wir haben immer noch viel Schnee. Wir nehmen den Weg über Nyon. Keine Erlaubnis. Ihr Pass. Was kostet es? Frische Pferde, Kutscher und 10 Mann, die Sie begleiten. 10 Mann? 10, mindestens. Also los. Percy, unser Geld, wir haben kein Geld. Geld, Geld, Geld. Wir fliehen weiter. Im Licht des Sturmmondes die Straße auf einer Seite von halb verborgenen Klippen überragt, während die andere ein Abgrund war. Die Straße wird immer steiler. Auf dem Weg in die Freiheit. Auf dem Weg zum Geliebten. Wir wissen nicht, ob wir Byron wirklich sehen. Ich weiß es. Kleine Schwester, hör auf zu träumen. Seit wann bist du so praktisch? Solange wir träumen, leben wir. Ach, Genf, Genf, Genf, Byron, Genf, Byron, Genf. Die Pferde haben Mühe. Was ist das? Steil die Straße, immer steiler, die Kurven immer enger. Rechts, da, die scharfen Klippen, direkt über uns. Links, der Abgrund. Die Wolken sind jetzt unter uns. So schwarz vor Tiefe. Hört ihr das Rauschen? Nur Kiefern. Wie Wächter, Totenwache, Wächter des Todes. Wir werden vom Schnee begraben. Was ist passiert? Schnee auf der Straße. Was? Wir kommen nicht durch. Los, raus! Warte, warte. Mary. Hörst du die Stille? Hörst du's? Diese Stille vor dem Tod? Wenn wir sterben, hörst du dann... Wir leben. Wenn du stirbst... Solange wir träumen, leben wir. Lieb mich. Jetzt? Jetzt. Hier? Als die Natur dich rief ins Leben, erschien dein Zauber ihr so groß, dass sie befürchtete mit Beben, du seist für den Himmel bloß. Wenn deine Augen Sterne wären, sähe man die Schwestersterne nicht. Und selber ganzen Sonnenheeren gebräche neben dir das Licht. Ach, Percy, das ist nicht von dir, das ist von ihm. Was? Von George. Ja? Von Byron, Lord Byron. Ich weiß, aber es ist schön und es passt. Und Gedichte kann man nicht besitzen. Er ist besser als du. Das werden wir ja sehen. Das weiß ich. Wir sterben hier und ihr redet über diesen Affen. Und ich werde seine Geliebte. Seine Frau, die Frau des Affen. Claire, verschwinde. Lass uns in Ruhe. Ja, langweilig. Ja, kommen Sie. Wir müssen den Wagen anheben. Ich habe Angst manchmal. Angst vor unserem Mut. Unser Mut ist alles, was wir haben. Bald wird es gar keine Angst mehr geben. Bald wird eine Zeit kommen, in der niemand mehr frieren und hungern muss. Eine Freiheit, die alle erreicht. Wir sind erst der Anfang. Wir sind die Pioniere einer besseren Welt. Monsieur. Es lebe die Liebe, die Freiheit, der Geist, die freie Liebe. Monsieur. Ja. Und wir sind besser als die Franzosen mit ihrer Guillotine. Ja. Helfen Sie jetzt? Ich komme ja. Der Tod ist hier, der Tod ist dort. Der Tod regiert an jedem Ort. Drunten droben, ringsum droht, grimm der Tod. Auch wir sind tot. Erst stirbt unsere Freude, dann die Hoffnung, dann die Furcht. Und wann diese tot wird, Staub zum Staub, unser Leib dem Grab zum Raub. Was in Liebe wir umfassen, alles muss gleich uns erblassen. Selbst die Liebe würde sterben, wenn wir jenes nicht verderben. Mary, komm! William schreit! Es ist so kalt! Komm! Komm! Welch verschiedene Landschaften haben wir nun erreicht. Von unseren Hotelfenstern aus sehen wir den lieblichen See, so blau wie der Himmel, der sich darin spiegelt. Mary! Und funkelt von goldenen Sonnenstrahlen. Mary, hör doch! Siehst du das? Und in weiter Ferne ragt inmitten der schneebedeckten Alpen Mary! Der majestätische Mont Blanc empor. Der höchste von allen. Ihr Herrscher. Mary! Oh Gott, Percy, da! Da! Das ist er! Da ist er! Jetzt los, geht doch hin und stellt euch vor. Los! Da! Da! Was, wer? Claire, lass das. Ja, komm, komm, der ist da. Jetzt seht doch, da ist der George. Der göttliche Lord Byron. Hier, hier, hier, wir sind hier oben, George. Warte, George. So ein Zufall. Wer ist da bei ihm? Weiß ich nicht, ist doch egal. George... Du bist hier. Und Holly Doreen, los, bringen die Koffer rein. Ne? Ich bin doch nicht der Lakai hier. George. Claire. Die, Claire, die Schauspielerin Claire. Eigenartig, weißt du? Du bist hier? Oh, ist das nicht herrlich? Herrlich. Das ist ein starkes Wort für diesen Umstand. Hey, ich trage das mal. Oh Gott, ich freue mich so. Wir sind von London hierher und du, so ein Zufall. Ja, so ein Zufall. Und die? Wer sind die da oben? Percy und meine Schwester. Percy Shelley. Percy Shelley. Tatsächlich. Ne? Interessant. Polidori, jetzt bekommst du endlich was zu schreiben für deinen hässlichen Skandal. Während der Mittagshitze lesen wir Latein und Italienisch. Und wenn die Sonne sinkt, spazieren wir durch den Hotelgarten, schauen den Kaninchen zu, befreien heruntergefallene Maikäfer, beobachten die Bewegungen einer Myriade von Eidechsen, welche die südliche Gartenmauer behausen. Bei diesem göttlichen Wetter fühle ich mich wie ein frisch geschlüpfter Vogel, und es kümmert mich kaum, zu welchem Zweig ich fliege, um meine neu entdeckten Flügel zu erproben. Wir sind zum Essen eingeladen. In seine Villa. Da wohnt er jetzt, die Villa Diodati. Lord Byron? Percy Shelley, ja, zum Wohl, die Damen auf Milton, der übrigens in dieser Villa mal gewohnt hat. Ach, tatsächlich? Hab ich's von dir, mein Schöpfer, denn erbeten, dass du aus Lehm zum Menschen mich geformt, dass du mich aus der Dunkelheit hervorzuziehen kamst, hab ich dich drum ersucht. Auf Paradise Lost. Auf Paradise Lost. Auf den Satan. Echte Dichtkunst. Auf Rousseau. Auf Julie. Auf dich, LB. Ist er nicht dein Gott? Ist ja gut. Na dann aber auch auf das Wohl meines Nebengottes. Nein, sie sind der Star. Aber sie sind der Geheimtipp. Ich habe ihre Queen, gelesen. Radikal. Ich habe ihren Child Harold ebenso wie George. Percy. George. Percy. Das entbehrt nicht einer gewissen Komik. Tragik auch. Sicher. Englands Dichterhoffnung, wir zwei hier im Exil verbannt wegen Unsittlichkeit, alle beide. Mit gewissen Unterschieden. Werden wir nicht banal wie unsere Kritiker. Auf meinen Lord. Was für ein Gott. So schön. Trotz seiner Unvollkommenheit. Trotz meines Pferdefußes, willst du sagen. Sag es doch einfach laut. Wie der Leibhaftige. Na und? Es liegt eine Herausforderung in der gehemmten Bewegungsfähigkeit zu werden, was andere nicht vermögen. Und so das karge Erbe auszugleichen, mit dem Natur sie stiefmütterlich bedacht. Na, bravo, bravo. Insofern ist auch der Teufel seinem Gott moralisch überlegen. Er erkennt die Kraft des Negativen, statt sie zu leugnen. Und erst dadurch wird die Welt vollkommen. Wenn der Mensch sehend wird, kann er das Böse überwinden. Nein, nein, das Böse bleibt. Das Böse ist ewig. Auf das Böse. Auf das Böse. Was immer du willst. Auf das Gute. Auf die Dichtung, die uns inspiriert. Nein, die Dichtung ist nichts. Segelst du? Ja. Gehen wir segeln? Unbedingt. Ja, gerne. Wenn der Wind es zulässt. Und das Geld. Wir brauchen ein Boot. Das Geld wird knapp. Ja, gehen wir segeln. Lieben wir uns auf dem Wasser. Das Geld. Auf die freie Liebe. Auf die Liebe. Wie findest du die Ente? Schmeckt sie dir? Ich bin eine Vegetarier. Auch das noch. Was ist das für ein Mensch, Mary? Claire, was schleppst du hier an einmal quer durch Europa? Das ist politisch. Das ist aber nun doch sehr anstrengend. Ein Verzicht als Solidarität mit der unterdrückten, hungernden Bevölkerung Irlands. Und das hilft der Bevölkerung? Auf dem Weg in die Selbstbestimmung, in die Freiheit. Frei, vogelfrei im Exil. Freiheit ist manchmal eine andere Form von Gefängnis. Sie sind so schweigsam. Die berühmte Mary Godwin. Ich bin nicht berühmt. Meine Eltern sind es, waren es. Ich bin überwältigt von... Sie ist geblendet von dir. Sie ist zu klug, um überwältigt zu sein. Außer von ihrem Percy vielleicht. Aber wie lang noch? Wie lange? Kluge Frauen bereiten mir immer Unbehagen. Er kann die Frauen generell nicht ausstehen. Und trotzdem liegen sie ihm zu Füßen. Zu seinen unvollkommenen Füßen. Vollkommene Abhängigkeit. Vollkommen abhängig. Wie dieser Schmarotzer hier, der sich mein Biograf nennt. 500 kriegt er, wenn er ein Buch voller Lügen mit nach London bringt. Schlecht geschriebene Lügen. Ich habe mit 19 promoviert. Ich bin intelligenter als ihr alle. Ich bin der Jüngste. Der Jüngste. Trottel Englands. Schreiben kann er nicht, segeln kann er nicht. Jetzt hat er sich auch noch den Fuß verstaucht. Nun kann er nicht mehr richtig laufen. Er ist einfach zu nichts zu gebrauchen. Immer noch besser als du mit deinem Pferdefuß. Nun lassen Sie das doch, alle beide. Seht ihr? Kluge Frauen stören den Fluss der Konversation, verderben den Spaß. Schreib das auf, Gretin. Mach ich. Wenn wir schon von England reden. Was wisst ihr Neues von meinen Freunden? Die Aasgeier, die Reptilien. Wie sieht das aus in England? Nur ernste, grauhaarige Lügner ohne Hoffnung, ohne Leidenschaft und Liebe, die im Laufe eines Lebens in Luxus und Lüge durch Schmeichelei auf die Plätze der Macht gelangt sind. Sie unterstützen das System, solange sie von ihm profitieren. Und die Armen lässt man arbeiten. Wofür? Ja. Nicht für die Nahrung, nach der sie hungern, sondern für den Hochmut der Macht. Gut, bravo, bravo. Ja, bravo. Danke, aber pass auf, was du sagst. Alles wird hier notiert von unserem Polly Dolly. Ich bin zwar verbannt, aber immer noch von Interesse. Allerdings interessiert sich die feine Gesellschaft nicht für die Literatur. Ich bin eine missgestaltete Attraktion. Sie dokumentieren akribisch die Anzahl meiner Geliebten. Sie lieben deine Dichtung. Sie lieben deine Dichtung. Sie lieben meinen schlechten Charakter. Sie wollen wissen, mit wem ich ins Bett steige. Habt ihr nicht die Fernrohre gesehen im Hotel d'Angleterre mit direktem Blick auf unsere Fenster hier? Sie machen Geld aus unseren Orgien. Mary, was halten Sie eigentlich von der freien Liebe? Schauen Sie zu, wenn Percy mit Ihrer Schwester schläft. Machen Sie sich um mich keine Sorgen. Ich liebe meine Schwester und meinen Freund. Sie reden ja selbst für die feine englische Gesellschaft. George, die freie Liebe ist eine gesellschaftliche Haltung. Liebe ist neben der Wissenschaft und der Dichtung eine Säule. Die Liebe ist frei. Der Schwur, für immer dieselbe Frau oder denselben Mann zu lieben, ist nicht weniger absurd als das Gelöbnis, stets an ein und demselben Glaubensbekenntnis festzuhalten. Los, Freunde, fahren wir nach Genf. Was? Ich bin noch nicht aus England geflohen, nur um Engländer zu sehen. War ich wirklich so schweigsam die ganze Zeit? Ja, sicher. Sonst hätte ich später nicht so viele Worte schreiben müssen. Wir bewohnen nun ein kleines Landhäuschen auf der gegenüberliegenden Seite des Sees und haben die Aussicht auf den Mont Blanc und seine schneebedeckten Ägis gegen den dunkel drohenden Jura getauscht, hinter dessen Bergkette wir jeden Abend die Sonne untergehen sehen und die Dunkelheit befällt unser Tal von jenseits der Alpen. Der See liegt zu unseren Füßen und unser Boot, in welchem wir immer noch unsere abendlichen Exkursionen genießen, liegt im Hafen. Ich weiß nicht mehr, war ich dabei, war ich nicht dabei? Ich will sie nicht sehen, die anderen. Der Meistgehasste. Ja. Ist unwichtig. Eben. Wir trinken, komm. Komm. Wir lieben uns hier. Sollen sie doch zuschauen. Nein. Wein. Mein Kopf. Bisschen Laudanum gefällig. Oh, das ist manchmal wirklich... Ja. Ja, ich schmeiß ihn aus dem Boot. Da haben die Fische was zu futtern, was? Das ist schwer zu ertragen, das in meinem Kopf. Und dann? Man muss... Ja, ich schmeiß ihn raus. Hört ihr das? Da ruft doch jemand. Ja, da singt doch jemand. Ah, alles dringt in mich hinein. Ich kann das nicht raushalten aus mir. Die Menschen, die Gedanken, die anderen... Ist alles in mir drin? Ja, kenn ich. Jetzt kümmert's dich. Und lass doch die Seelen irgendwo rumflattern. Geht nicht. Also, geht drin. Ich muss raus. Soll raus. Ich muss raushalten. Ich liebe dich. Alles ist gut. Mein Schlaf ist voller Gestalten. Hier, trink dich leer. Mary, bist du noch da? Ja, ich bin da. Ich sprich von meinem Kopf. Ist das nicht komisch? Ja, der Kopf. Der wird nicht leer. Mein Freund. Der wird nicht leer. Das muss man hinaus mit all den Worten. Mary? Ja, ich bin da. Oder bin ich abwesend? Tage später, die Männer sind schon wieder auf dem See, auf den Spuren Rousseaus. Warum bist du nicht mit? Ich fahre nach Genf, in die Villa von Dr. Odier. Ich bin ein guter Tänzer, da wird getanzt. Ich brauche eine Pause. Byron ist ein Monster. Ein Kind, ein wütendes. Er will mich umbringen, ein Tyrann, einer, wie er sich selber so verachtet. Er hat Angst vorm Sterben. Ohne intelligente Gesellschaft. Er ist überbewertet von allen. Warum sieht das keiner? Ich sehe das Boot gar nicht mehr. In 200 Jahren interessiert sich keiner mehr für ihn. So. Vielleicht hast du recht. In 200 Jahren gibt es vielleicht überhaupt keinen Menschen mehr auf der Erde. Komm mit nach Genf. Da ist es lustig. Ich will sie nicht sehen, die Leute. Genf hat ein abscheuliches Pflaster. Da kann man nicht laufen mit den Schuhen. Die haben sowieso eine so hässliche Architektur und schließen die Stadttore viel zu früh. Was soll man da? Ach, und... Sie haben alle ihre Theater geschlossen. Was ist das für eine Stadt? Was hast du denn so? Schlechte Laune? Eine so schöne Frau, so klug, zu klug für diese Cretins da auf dem Wasser. Zu schön, viel zu schön für schlechte Laune. Diese eingebildeten, ungehobelten Atheisten, Ketzer. Etwas Laudanum vielleicht? Lass mich. Ich denke, du hast eine Melancholie. Percy soll zurück. Es kommt ein Wetter. Ich fühle den Tod. Wäre es nicht... Wunderschön, den Tod zu vergessen? Für einen Moment? Wie ist es mit der Liebe? Darfst du auch die freie Liebe genießen? Oder nur dein nervenkranker Freund da draußen? Ich gehe und rufe die beiden. Ich bin da, wenn er dich verlässt. Percy! Schau mal, da ist Mary. Percy! Komm, sie winkt uns. Verstehst du, was sie sagt? Ich verstehe sie nicht. Ich verstehe die Frauen nicht. Wie schön sie ist. Das große Geheimnis aller Ethik ist die Liebe. Ja, das Heraustreten aus unserer eigenen Natur und die Identifikation mit dem Schönen, das in Gedanken und Handlungen einer anderen Person, nicht aber unserer eigenen, existiert. Das große Instrument des Guten ist unsere eigene Vorstellung. Und die Dichtung arbeitet eben in derselben Richtung. Das ist viel zu kompliziert. Du machst es viel zu kompliziert alles. Die Literatur ist nichts. Ich halte sie nicht für meinen Beruf. Du wirst sehen, mit der Zeit und mit etwas Glück werde ich noch etwas vollbringen, das gleich der Erschaffung der Welt die Philosophen in Erstaunen versetzen wird. Du Ignorant! Die Poesie erweitert den Umfang der Imagination, indem sie diese immer wieder mit Gedanken von stets neuem Entzücken füllt. Und diese dann die Macht haben, alle anderen Gedanken anzuziehen. und die neue Zwischenräume und Lücken füllen. Ich bezweifle aber, ob meine Gesundheit so lange halten wird. Ich habe sie bisweilen teuflisch auf die Probe gestellt. Glück und Vervollkommnung des Menschen. Die moralische Natur des Menschen. Ach was? Illusion. Nimm mich. Ja. Ich habe überhaupt keinen Charakter. Ich bin alles abwechselnd und nichts für lange Zeit. Ich bin eine derartig sonderbare Mischung von Gut und Böse. Ihr halt mal. Es gibt nur zwei Gefühle, in denen ich beständig bin. Ein starkes Gefühl der Freiheit und die Verachtung von Scheinheiligkeit. Siehst du? Und genau diese Sehnsucht nach Freiheit zum Beispiel ist ein menschliches Grundrecht und mit allen zu teilen. Ich habe mir bisher damit keine Freunde gemacht. Du musst das festhalten. Das ist Kleinmut, den man überwinden kann. Nein. Was sollen wir sehen? Streben, beten, nach was? Dass wir kurze Zeit etwas erahnen, aber der Tod in einer Sekunde durch Dunkelheit und Schwärze alles zerreißt, was wir als eine kurze farbige Vision in Händen hielten. Aber wir wissen doch schon so viel von dem. Ja, aber vergebens. Wir wissen viel von dem, was den Menschen auf Erden niedrig hält und unterdrückt. Es gibt doch Edleres, als nur zu leben und zu sterben. Du bist zu gut für diese Welt. Die Welt ist Horror. Realität ist Horror. Und was ist mit den Kindern? Lass uns zurück ans Ufer. Schau sie dir an. In ihren Augen ist alles, was den Menschen zu Menschen macht, sein ganzes Potenzial. Hätte ich einen Sohn, er sollte was Prosaisches werden. Jurist oder Seeräuber. Wir müssen wenden los. Du bist... Es ist unser Wille, der uns die Last von uns erlaubten Übeln auferlegt. Wir könnten anders sein. Was wir träumten, groß und herrlich, götternähnlich. Pass auf die Schot auf. Seid ihr ja. Es ist so schön hier draußen. Claire, geh rein, habe ich gesagt. Die Luft. Oh, komm, lass uns um die Wette. Die Schönheit, Wahrheit, Liebe, die wir sehnlich erstreben. Ruhen sie nicht in unseren Seelen. Lass uns zum Haus, dass wir noch was Gutes essen und trinken heute, statt den Fischen Futter zu sein. Komm, Percy. Aber der Mensch ja, muss... Ja, der Mensch muss ins Haus und trocknen. Ja, los. Laufen wir um die Wette. Pferdefuß oder nicht? Warte. Ich liebe dich. Ich dich nicht? Was? Du suchst den Tod. Ich bin ja wieder da. Und? Liebst du mich nun? Bibi, warte. Finde es heraus, wie es heute ist. Was ist? Du bist... Was? Du bist ganz nass. Ja. Dein Körper. Du auch? You hate me, but you take me, maybe I love you. As I let you have me in the garden, on the boat, in the rain, everywhere, everywhere. You hate but you take me, I hate you, but I need you. Also insane, also sane. Beweisen, wie nur der Mangel der wahren Theorie, die selbst in bösen Dingen wie im eigenen und anderer Herzen nimmermehr wird leugnen, im innersten verborgenen Kern des Guten. Mach doch das Fenster zu, es regnet rein. Es gibt vielleicht keine Grenze zwischen Gut und Böse. Es sind aber doch nicht alle Menschen gleich. Schau dir LB an. Nein, wir sind die Auserwählten, die die Menschheit von Gott und seinen falschen Priestern befreien. Ist es nicht so, Percy? Dann machen wir also alle zu Auserwählten. Nein, das gefällt mir gar nicht. Das wird ja ein Gewimmel bei mir oben auf dem Olymp. Du bist zu stolz, zu hart. Ich denke, du bist dem wahren Bösen noch nicht begegnet. Ja, zum Beispiel der Blutgräfin. Los, Polidolle, erzähl von der Blutgräfin. Nur wenn er das Fenster zumacht. Ob die im Innersten einen Kern des Guten hatte? Los, erzähl. Gott wird uns noch strafen für dieses ganze ketzerische Gerede. Ich brauche Luft, ich ersticke hier drin. Wenn der Gute erstickt, wenn er mit dir in einem Raum ist. Du vergiftest die Luft, wie die ganzen englischen Touristen die Schweiz und Italien verseuchen. In 200 Jahren wird der ganze Erdball verseucht sein. Bleib doch einfach auf der Insel. Also zum Beispiel die Blutgräfin. Elisabeth Báthory, genau, besser bekannt als die Blutgräfin, lebte in Ungarn. Sie besaß immensen Reichtum. Sie war verheiratet mit Ferenc Freiherr Nadaschdi, der wegen seiner Grausamkeit im Krieg auch der Schwarze Ritter genannt wurde. Als der starb, lebte die Gräfin ihre eigenen schönen Fantasien aus. Sie ließ unzählige junge Frauen auf ihr Schloss kommen und folterte sie dort zu Tode. Sie nagte den Frauen das Fleisch von den Armen, steckte ihnen Nadeln in den Körper oder unter die Fingernägel. Hör auf. Sie ließ sie nackt im Winter in den Schnee werfen, wo sie jämmerlich erfroren. 80 Morde, sagt man, soll sie... Später wurde ihr der Prozess gemacht. Sie wurde jedoch nicht erhängt, wie ihre Helfer. Man kerkerte sie in ein fensterloses Zimmer ein. Irgendwann fand man sie leblos in ihrer... Gottes Rache. Mach doch das Fenster zu, Mensch! Und her, der Baum, die Eiche, sie brennt! Der Blitz ist die Hand Gottes. Ja, und ich bin der Schreiber des Teufels. Schön. Was? Nein, der Baum. Ja, das Feuer! Es ist Gottes Rache und nein, Byron, du bist selbst der Teufel. Danke. Nun antwortet Gott endlich. Wie grausam. Wie schön. Und doch ist es nichts als Elektrizität. Und trotzdem erhaben. Ich habe in Oxford viel mit Elektrizität experimentiert. Haben sie dich deswegen rausgeworfen? Franklin wurde vor 50 Jahren auch verlacht, bis er den Blitzableiter erfunden hat. Wer weiß, was wir erfinden können. Du bist ein Quell der Hoffnung. Und ein Quell der Inspiration. Blitze sind elektrische Entladungen und man kann sie einfangen. Wie das Feuer des Prometheus. Sie ist Lebensenergie. Haben wir eigentlich einen Blitzableiter hier? Diese Ketzerstange. Die Hunderten, was sage ich, Tausenden das Leben gerettet hat. Nein, wir haben keinen. Was denkst du, Polidori? Sind wir nun totgeweiht? Armer Gläubiger, na. Lass mich doch. Darüber wird Gott entscheiden. Gott ist leider tot, der arme alte Mann. Ich denke, du glaubst nicht an ihn. Bist du verrückt? Der Teufel ist nur so gut wie der Gott, den er verflucht. Ich halte ihn mir warm. Leben, sterben, das ist ein Glücksspiel, da kann man nichts machen. Habt ihr das gehört, wie Galvani den Frosch mit Elektrizität zum Zucken gebracht hat? Das ist doch gar nichts. Dieser Abilgard hat mit einem Stromschlag ein Huhn zuerst getötet und dann wieder zum Leben erweckt. Das ist doch Charlatanerie. Ich hab das gesehen, im Theater. Theater, sag ich doch. Mittlerweile kann man auch Unbelebtes beleben. Darwin hat Nudeln galvanisiert. Nein, er hat irgendwelche außergewöhnlichen Mittel in eine Schale mit Nudeln getan. Und dann begannen sie, sich selbstständig zu beleben. Jetzt wird's allerdings grotesk. Aber habt ihr von Galvanis Sohn gehört? Ja, Aldini galvanisierte die Leiche des gerade eben hingerichteten Mörders Thomas Forster. Ja, zuerst verband er die Stromkabel mit dem Mund und dem linken Ohr. Daraufhin verzog der Gute das Gesicht und öffnete das linke Auge. Oh Gott. Ja, Aldini platzierte die Kabel noch an verschiedenen anderen Körperteilen. Die Leiche bewegte den Arm, die Beine. Man könnte Leben zurückholen. Oh Gott, Tote erwecken. Mir wird schlecht. Noch viel besser. Leben erschaffen. Was wohl der Teufel dazu sagte, als man ihm die schöne, böse Seele wieder entreißen wollte. Aber der Mörder wartet doch nicht auf. Nein. Halleluja. Die Luft hier ist so schlecht. Stellt euch vor, wir würden die Blutgräfin wieder erwecken. Das wäre ein Spaß. Sie würde uns die Nägel bei lebendigem Leibe von den Fingern reißen und uns langsam das Fleisch machen. Schmeiß doch das verdammte Fenster zu! Hey, lass es auf! Zu jetzt! Ah, verdammt nochmal! Ich brauche Luft, du Idiot! So! Es reicht jetzt! So! Es reicht! Ich will jetzt zu ihm. Ja? Ich habe ihm etwas Laudanum gegeben. Mary? Ja? Was ist los mit ihm? Nichts. Du bist der Arzt. Er ist... Was? Übersensibel. Er hat Visionen. Ängste. Das haben wir alle. Er sieht Dinge. Geister. Er hat... Was ist? Glaubst du nicht an Geister? Was willst du? Nicht. Er sieht Gespenster. Dinge. Er hat deine Brüste gesehen. Das ist doch gut. Deine Brustwarzen. Sie waren Augen. Er hatte unsägliche Panik. Was willst du von mir? Du bist doch ein Perverser. Ich nicht. Ich nicht. Dein Freund, der ist verrückt. Der ist nicht gut für dich, du Schlampe. Es regnet. Unablässig. Ich kann keine Gedanken mehr fassen. Sie schwimmen weg, kann sie nicht halten. Wir müssen was tun. Diese Langeweile, tödliche Langeweile. Das ist nicht gut. Wir können nicht raus. Mein Baby. Träume, mein totes Baby würde wieder lebendig werden. Dass es ihm nur kalt gewesen sei und dass wir es am Feuer reiben und es lebte. Und ich erwachte und finde das Baby nicht. Elise? Wo ist mein William? Lebt er noch? Du kannst die Welt nicht ändern. Doch, sicher. Lebt er? Duldend, alles ich hinnehmen. Ich dulde nicht. Alles ist gut. Du klagst an, die Umstände, ich aber... Ich verachte, das ist was anderes. Außerdem bin ich ein Krieger. Ich gehe nach Griechenland und kämpfe für die Freiheit. Ich kämpfe auch, aber meine Waffe ist die Dichtung. Oh Gott, ihr langweilt mich so sehr. Könnt ihr mal aufhören? Gute, böse Welt. Verändern, erkennen. Nein, leben, sterben, Menschen wieder erwecken. Ich ertrag's nicht mehr. Die Menschen wollen nur das eine, zu lieben und geliebt werden. Und wenn dann Verschmähung... Mary, bitte hilf mir. Wir müssen sie zum Schweigen bringen. Am Ziel der Liebe oft das Leid sich zeigt. Aber ich bin doch nicht das Leiden für dich. Komm, ich zeig dir, wie wenig Leiden die Liebe ist. Ach, Claire. Claire. Ja? Wenn du wüsstest, wie wenig du mir bedeutest. Was denn? Ich sag dir doch nur die Wahrheit. Soll ich sie belügen? Was ist jetzt gut? Was böse? Komm, wir lesen die Geschichte von der Totenbraut zu Ende. Da geht es um Liebe, die so stark ist, dass sie ihren Geliebten von den Toten zurückholt. Ja, aber am Ende hat sie ihn vergessen und dann muss er wieder zurück in das kalte Grab. Aus ist die Liebe. Pech gehabt. Niemand kann an Gespenster glauben, ohne auch an Gott zu glauben. In der Einsamkeit. In der Mitternacht wird jeder respektvoller von der Schattenwelt sprechen. Ach gut. Gut, ja, lesen wir Coleridge. Gib mir mal das Buch. Ja, danke. So, wo waren wir? Hier, das Fräulein sprang plötzlich auf. Das liebliche Fräulein Christabel. Etwas stöhnte so nah, wie es näher nicht sein kann. Doch was es ist, kann sie nicht sagen. Die Nacht ist frostig. Der Wald ist kahl. Ist es der Wind? Der dumpf stöhnt. Es ist nicht... Nein, es ist zu langweilig. Ihr habt recht. Schreiben wir lieber selber. Schreiben wir und sehen wir, wer die beste Horrorgeschichte schreibt. Oh ja, kann. Genau, ein Wettbewerb. Ja. Du auch? Was? Du kannst schreiben? Was? Du bist zu dumm. Hör auf jetzt. Dafür bin ich schwanger. Schwanger? Ja, von ihm. Was? Ja. Ist der Balk von mir? Da, jetzt habt ihr eure Gruselgeschichte. Du bist ein unerträglicher Mensch. Nein, nein, nein, ein überflüssiger Mensch. Nicht mehr und nicht weniger. Geh ihr nach. Was könnte man schreiben? Ich könnte... Tatsächlich? Ja, ich könnte über Vampire. Vampire. Ja, Vampire, die Blutkrebs. Ich habe Claire nicht hergerufen. Ich habe ihr schon in London gesagt, dass ich sie nicht mehr sehen kann. Etwas schreiben. Da ist sie wieder. Ich werde etwas schreiben. Claire, hast du eine Idee? Nein, aber Vampire finde ich gut. Was übers Töten. Schon ist sie wieder da, wie ein Geist, tot geglaubt und wieder belebt. Ja, also es ist wie in der Geschichte vom untreuen Geliebten, der in der Hochzeitsnacht nicht die neue Frau, sondern die Leiche seiner verlassenen Freundin in den Armen hält. Ja. Sie kommt immer wieder. Ich könnte eine Geschichte schreiben von einer Frau mit einem Totenschädel. Als Strafe dafür, dass sie durch ein Schlüsselloch spionierte. Oh, ja. Sie hat den Mann ganz nackt. Silenzium! Silenzium! Wo ist die Grenze zwischen Leben und Tod? Wo liegt dieses magische Etwas, wissenschaftlich zu erkennen? Und dann, wenn wir... Oh Gott, jetzt fangt ihr wieder damit an. Alles muss einen Anfang haben. Und der Anfang muss mit etwas verbunden sein. Eine Erfindung besteht nicht darin, etwas aus dem Nichts zu erschaffen, sondern aus dem Chaos. Zuerst müssen die Materialien vorhanden sein. Erfindung besteht in der Fähigkeit, die Potenziale eines Gegenstandes zu erkennen. Und in der Macht... Mary, hast du eine Idee? Nein, es muss etwas sein... Ich denke an ein Gedicht, das... Es muss etwas sein, das die mysteriösen Ängste unserer Natur anspricht und schauererregendes Grauen erwecken. Der Leser sollte es nicht mehr wagen, sich umzusehen. Das Blut sollte in seinen Adern erstarren. Sein Herzschlag sich beschleunigen. Etwas, das mir selber Angst einjagt, muss es sein. Was ich am schlimmsten befürchte. Ich habe gedacht, ich schreibe über die Dichtung selbst. Die Schönheit. Abby, was denkst du? Was schreibst du? Hört mal, ich gehe. Gute Nacht. Ich denke, ich, ich weiß. Wie du, ist auch der Mensch zu einem Teil göttlich. Ein trüber Strom aus einer reinen Quelle. und lernt nur Schritt für Schritt sein Schicksal kennen. Licht des Sturmmondes auf dem dunklen Parkett. Ich schlief nicht, noch konnte man von mir sagen, dass ich nachdachte. Ich hatte einen Traum, der keiner war. Schreiben. Was soll ich schreiben? Pure Unfähigkeit. Schreiben. Nichts, gar nichts ist da. Moment. Tote Materie. Gesetz des Lebens. Ach, was. Abscheuliches Werk, ein Lebensfunke. Stille des Grabes stören, vollkommen allein im Dunkel, flüchtige Existenz. Hallo? Teile des Mörders, des Henkers. Ein Arm, ein Bein vielleicht. Gleich von wem? So müde vom Morden im Kopf. Kann ich schlafen? Weiter. Zusammengeflickt. Außergewöhnliche Mittel. Agrippa, der war doch... Oh, nein, nein. Ein Glasgefäß. Vielleicht, wenn man jemanden zurückholt. Mein Baby am Feuer. Nein. Weiter. Tote Arme. Ein gewaltiger Mechanismus muss es sein. Hallo? Galvanis Experiment. Den Weltenschöpfer verhöhnen. Mit Erfolg. Zuckende Beine. Unvollkommene Lebenskraft. Also ein bösartiger Leichnam. Quelle des Lebens, also Hoffnung. Nein, bösartiges Phänomen. Oder Liebe? Das soll Liebe sein? Ja! Von den Toten auferwecken. Ich schloss die Augen. Ich schlief. Ein letztes Knirschen und alles war schwarz. Schlief nicht. Ich schlief. Die ganze Welt nur ein Gedanke. Tod. Percy? Percy, bist du das? Wo bist du? Percy, lass das, du. Bist du das? Ich schlafe. Kann nicht schlafen. Wo bist du so? Verdammt, Percy. Hallo? Hallo, was? Vielleicht, wenn ich die Augen schließe. Ich schlafe und wieder geweckt. Ich reiße mir die Augen aus. Jage sie, so still es geht, in die Nacht nach einem etwas, was da ist. Was ist da? Jetzt sehe ich etwas. Es war an eine Maschine angeschlossen und zuckte. Diese Kreatur mit seinem Schöpfer. Der gelbe Körper, blaue Flecken. Reißt sich los. Kabel, Schläuche, Wasser überall. Und wieder Stille. Things in one spirit. Guten Morgen. Komm zu mir. Nein. Komm schon. Nein, nein, du, was? Du hast es getan? Was? Du? Ach komm, nur ein bisschen. Nein, nein. Was ist? Ich, ein Traum? Nein, nein, ist nur... In einer düsteren Novembernacht war es so. Mary, du träumst. Nein, nein. Was ist los mit dir? Ich hab... Könnte sein, dass... Die Sonne scheint. Ich weiß nicht, eine Geschichte. Ist es warm sogar? Vielleicht. Komm, wir machen einen Ausflug. Eine Kurzgeschichte. Komm, ich muss mich bewegen. Vielleicht. Zum Gletscher. Ich brauche Bewegung. Luft. Zum Mont Blanc. Komm. Kommt, auf. Los, kommt. Du bist so schnell. Dein Maulesel. Ungerecht, meiner ist so lahm. Da hinten, in der Schlucht, da könnte es sein, da endet meine Geschichte. Nachdem der Wissenschaftler sein schreckliches Geschöpf gemordet hat. Nein, Mary, das ist zu einfach. Deine Geschichte ist größer. Das ist mehr. Das ist Stoff für einen Roman. Los, mach jetzt, du alte Meere. Stell dir vor, er hat das alles zusammengestellt und diese Maschine und ist nachts auf den Friedhof gegangen und hat die Leichenteile ausgegraben und sie dann zusammengenäht. Den perfekten Menschen. Er ist ein Prometheus. Er schafft den perfekten Menschen. Ein Verrückter wie du. Verrückt wie Byron. Nein, nein, ich grabe nicht die Toten aus. Ich denke an den Menschen der Zukunft. Nenn ihn bloß nicht Percy, deinen Wissenschaftler. Nein, nein, er heißt George. Byron? Nein. Du redest hier. Gefühllos und hartherzig. Warum rühmen wir Menschen uns der größeren Feinfühligkeit gegenüber dem Tier? Wenn unsere Sinne sich lediglich auf Hunger, Durst und Liebe erstreckten, wären wir nahezu frei. Aber so, wie wir jetzt sind, bewegt uns jeder Hauch der Luft und wir hängen ab von einem zufälligen Wort oder Anblick. Dann ist es mehr. Es ist ja gar kein Tier. Es will Liebe. Ein Mensch. Ja, wo geht es dann hin? Was wird aus ihm? Was ist mit seinem Herz? Hat er eins? Egal. Was ist mit mir? Ich habe nur ein Gefühl. Weg hier. Schläft mit seiner eigenen Schwester. Das muss man sich mal vorstellen. Hab den Brief gelesen. Ganz anders. Ich nenne ihn Victor. Also doch nach mir? Verstehe ich nicht. Percys Pseudonym. Mein Traktat über die Notwendigkeit des Atheismus ist kein Monster. Er heißt Victor. Es ist entschieden. Lass mir den Spaß, es wird keiner wissen. Aber der Nachname? Das hat Zeit. Nein, nein, warte. Wie hieß noch diese Burg? Ja? Die Burg in Deutschland, am Rhein, vor 2 Jahren. Weißt du noch? Wolkenstein? Auf dem Weg nach Hause. Mit dem Postschiff auf dem Rhein. Ja, das Wasser, die Burg da oben. Weißt du noch die Burg? Frankenstein. Burg Frankenstein? Ja. Viktor Frankenstein, das ist gut. Der Bach hier. Jetzt will ich auch meinen Spaß. Kommt, wir baden. Ja, nein, keine Lust. Los, ausziehen, alle beide. Ja, los, ausziehen. Ich reite vor und warte auf euch. Die Idee hatte mich derart gefangen. Ich bemühte mich vergebens, die Fantasie mit der Wirklichkeit zu tauschen. Ich brauche nur ein bisschen eiskaltes Wasser, um wiederbelebt zu werden. Ich komme! Ich bin lebendig! Warte! Ich lebe! Ich lebe! Je höher ich stieg, desto wilder und herrlicher wurde das Tal. Die Burgruinen an den düster bewaldeten Abhängen, das schäumende Toben des Flusses, das zischende Brausen der Wasserfälle, darüber die weißen, schimmernden Kuppeln und Pyramiden der Alpen in überirdischer Pracht. Wohnungen von Wesen, die ganz anders sind als wir. Fremdartige Lebewesen. Ich steige höher und höher. Ich steige. Ich steige höher und steige höher. Wo sind die anderen? Weg! Percy, Claire, wo seid ihr? Hinter mir, vor mir. Was war noch mal? Ich lebe. Ich steige. Jetzt drängen sich ungeheure Gletscher bis dicht an die Talstraße. Ich höre das Brüllen der stürzenden Lawinen und erkenne sie am Schneestaub, den sie im Falle aufwirbeln. Jetzt plötzlich. Der Mont Blanc. Der Unvergleichliche vor mir. Er hebt sein gewaltiges Haupt über die ihn umgebenden Berge. Eis, Fels, gefrorene Gischt. Schwindelerregende Schlucht. Ich schaue dich und scheine in eine Trance zu fallen. In meine eigene Fantasie blicke ich. In meinen eigenen Menschengeist, der sich in raschen Bildern öffnet, unablässig Austausch pflegt mit allen den klaren Dingen, die er rings erschaut, Ein wilder Schwarm Ideen schweift und drängt sich durch das Dunkel vorwärts ohne Rast. Sucht unter Schatten, die vorüberziehen, der Dinge Abglanz. Spuren deiner Seele. Plötzlich Erschöpfung und tödliche Müdigkeit des Körpers und der Seele. Ich setze mich. Die Sonne sticht. Ich schließe die Augen. Ein Bild furchtbarster Öde und Einsamkeit, das sich hier den Augen bietet. Einzelne Bäume vollkommen vernichtet. Andere beugen sich schräg über den Abgrund oder lehnen sich müde an andere. Unaufhörlich Steinbrocken, die zu Tal schießen. Ich schreibe dich, meinen bösartigen Sprössling, zusammengeflickt aus ausgegrabenen Leichenteilen in der Nacht. Blaues Mondlicht aus Gräbern, ihn zu bezähmen, ihn zu besänftigen. Bösartiger Leichnam, geraubt von wem? Es schieben sich Wolken vor die Sonne, die wärmt. Schatten schneller Wolken auf der Flucht. Es wird kalt. Es wird kalt auf meiner Haut, meinen Augen. Die Augen wieder offen, sehe ich undurchdringlicher Nebel mit einem Mal. Fahles, schwefeliges Aufblitzen eines Gewitters. Die Oberfläche des Gletschers sehr uneben, als sei ein Meer in seiner Erregung erstarrt und von tiefen Spalten zerrissen. Eine Gestalt, die sich mir in unmenschlicher Geschwindigkeit nähert. Der rasende Riese nimmt alle Spalten und Risse des Gletschers im Sprung. Seine Größe übersteigt die eines normalen Menschen, mich. Schleimiger Speichel rinnt ihm aus dem Maul. Seine gelben Augen starren mich an. Your breath is my breath. Your sight is my sight. Du siehst so traurig aus. Tatsächlich. Geh, verschwinde wieder. Geh aus meinem Kopf. Du bist zu schrecklich. Wer will dich lesen? So habe ich das erwartet. Ebenso. Der Elende wird ja von allen gehasst. Ich erst. Der hässlichste von allen. Wie muss ich da erst gehasst sein? Ich. Wesen aus gestohlenen Leichen. Ich habe das nicht erbeten. Zusammengeflickt. Meine Haut, mein Körper, aus Mördern und Dieben. Sogar du, meine Schöpferin, verabscheust mich bis hierher nur Verachtung und Ekel. Jetzt laufe ich dir schon ewig hinterher. Und du trittst mich mit Füßen, mich, dein Geschöpf. Aber du und ich, das sind Bande, die zu lösen. Da sterben wir beide. Vielleicht. Was denkst du? Ich hab dich nur geschrieben. Mir egal, wie du dich nennst. Ich bin da. Erfüll es deine Pflichten gegen mich, dann will ich auch meine an der Menschheit erfüllen. Was hast du für Pflichten an der Menschheit? Gut zu sein. Ein gutes Monster. Wie jedes gute Kind. Wie jedes gute Monster. Erst bös, dann lieb. Du musst nicht gut sein. Ach, halt die Klappe. Ich will gut sein. Du bist an allem schuld. Du, kaltes Monster. Wie redest du mit mir? Ich will ein Leben, wenn du mich schon gemacht hast. Mit Anfang und Ende. Du bist nur in meinem Kopf. Weigerst du dich, will ich dem Tod seinen Bauch vollstopfen mit dem Blut deiner Freunde. Was hast du gemacht? Wo sind die anderen? Percy? Was hast du? Du hast doch nichts gemacht, oder? Nein, nein. Oder? Vielleicht doch? Mal sehen. Nein, noch nicht. Percy! Ruf doch nicht immer die anderen. Immer, immer die anderen. Mm-hmm. Kopf. Hast du dir das anders vorgestellt? Doch, nein. Nein, so, genau so. So, ja? Ja? Nein? Was denn nun? Doch nicht? Oder ja? Oder noch nicht fertig? Was fehlt denn? Du schuldest mir was. Was denn? Ich bin elend. Ja, und? Was hast du? Warum hast du mich gemacht? Kommst du mir mit deiner Erschaffung? Machst du mir die zum Vorwurf? Lächerlich. Ich schreib dich raus. So einfach ist das. So geht das. So geht das in der Welt. Dann hast du keine Geschichte. Und du wärst nicht da. Ja. Aber genau das. Das ist doch das Elend. Du verstehst nichts. Überall sehe ich glücklich sein und ich bin davon ausgeschlossen. Darum geht es. Ich war gut und wohlwollend. Unschuldig wie ein Kind. Wohin ich gehe, ich bin so abgrundtief gehasst. Grundlos. So ist das. Nein, du bist böse einfach, weil du falsch bist. Nimm mich in den Arm. Was? Fass mich an. Was? Ja, meinen Körper, irgendwo, die Haut. Niemals. Siehst du, das Elend. Das Elend erst hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Ihr habt mich zu dem gemacht, der ich bin. Dabei bin ich einzigartig, das erste Wesen. Ihr solltet stolz sein. Ich bin der erste neue Mensch. Unfertig, halbfertig. Also mach mich glücklich und ich will wieder gut sein. Sonst fange ich wieder an zu morden. All deine Menschen zum Beispiel und noch mehr Menschen ist mir egal. Ich bin so einsam, von aller Welt verstoßen, das ist... So sollt ihr auch sein, wenn ich nicht... Jetzt... Keine menschliche Frau mag mich. Eine Frau willst du? Ja, allerdings. Eine menschliche. Ja, gut, also... Eine, die ebenso scheußlich ist wie ich, die wird sich mir nicht verweigern. Noch ein Monster. Eine gemachte Frau wie ich. Aber das kann nicht sein. Warum? Weil du ein Fehler bist. Ein Fehler? Du bist nur ein Versuch, eine Idee. Du bist die unmögliche Idee. Warum? Weil du kein Mensch bist. Wer sagt das? Ich habe doch alles an mir dran und ich habe alles so gemacht, wie du es mir geschrieben hast. Was? Alles gelesen, eure Bücher, studiert, eure Art, euer Verhalten, euer Wissen, euer Denken... Menschen. Ich weiß, was gut ist. Besser als ihr. Du wirst nie so sein wie wir. Was macht den Unterschied? Warum bin ich gehasst und du nicht? Weil du nicht echt bist. Dann mach mich besser. Oder mach jemanden wie mich. Zwei von euch gleich zwei Monster. Nein. Monster. Vereinte Bosheit. Liebe. Sowas. Ein Kuss. Das ist ein Beispiel nur. Und dann verschwinde ich. Das muss schon sein. Das mal spüren. Machst du das jetzt? Ich bring dich um. Jetzt weißt du es. Ich bin sehr müde. Du jagst mich weg, dann bringe ich alle deine Menschen um. Ich bin allein. So sollst du auch sein. Ich muss zurück zu den anderen. Furchtbar allein, immer auf der Flucht. Ich will dich gar nicht mehr schreiben. Und wieder stößt du mich weg. Aus welchem Grund soll ich der Menschheit mehr an Mitleid entgegenbringen als sie mir? Warum soll ich dir Mitleid entgegenbringen, wenn ich keine Liebe bekomme? Dann soll die Menschheit meine Bosheit spüren und du zuerst. Percy ist schon tot. Du widerliches Insekt, du bist einfach nur falsch. Böse, böser Verstand aus zu viel Wollen. Immer Wollen, mehr Wollen. Woher auch immer, verschwinde. Gut und böse, was ist schon böse? Hast du nicht deine Mutter umgebracht? Was? Sie starb bei deiner Geburt? Das ist nicht meine Schuld. Du wolltest leben, als du schon mal da warst. Und ich? Ist das meine Schuld, dass du mich gemacht hast? So hässlich gemacht, dass du mich verlässt? Du bringst mich ganz durcheinander. Warum soll ich dich weiterdenken, wenn du so bist? Weil du mich gewünscht hast, oder Percy oder Byron. Wo ist der Anfang? Deine Mutter hat dich geschaffen. Du hast Victor geschaffen. Victor hat mich geschaffen. Ich verlange eine Frau, dann kann ich auch was schaffen. Wirres Gefasel in meinem Kopf. Mich wirst du nicht mehr los. Was hast du mit Percy gemacht? Was hast du mit Percy gemacht? Mit deinen Kindern, das Baby, William, Clara, alle tot. Wo sind sie? Wo sind sie alle? Deine Einsamkeit, die ist doch epochal. Wo sind deine Kinder? William ist gesund und munter. Bist du sicher? Kannst du jemals sicher sein? Wovon redest du? Von all den Toten. Drei Kinder, dein Mann, deine Freunde. Ich bin noch jung, ich bin 18. Und ich bin erst ein paar Stunden alt? Jetzt gehen wir zurück. Zurück in deinen Garten. Ich hab genug. Du? Du bist 51. Ich? Schau dich an. Du bist eine alte Frau. Von wegen Mont Blanc. Du bist schon fast tot. Dein Kopf ist kaputt. Vielleicht bist du in meiner Fantasie. Und du bist in meinem Kopf. In deinem Kopf, da ist was drin, das tötet dich. Bin das ich in deinem Kopf? Kommt das mit 51 oder war das schon immer? Hast du immer schon den Tod gebracht, deinen Menschen? Und ich bin eine dumme Ausrede. Ist das kalt hier, du hast recht. Der Mensch ist nicht zum Fliegen gemacht. So kalt, die Wolken. Wolken vor der Sonne. Ich geh rein. Percy, komm rein, es ist zu kalt da draußen. Kinder, ihr holt euch noch den Tod. Mutter, komm rein, wirklich. Du solltest schon längst im Bett liegen mit deinem Fieber. Das ist ein ungewöhnlich schlechtes Wetter dieses Jahr. Kein Frühling, nichts. Arme Blumen, das wird dir nichts. Hallo? Es nützt ja nichts. Es ist ja alles umsonst. Du hast es nicht getan. Bist du immer noch da? Was machst du hier? Verschwinde, wenn die Kinder dich sehen. Du hast es nicht geschrieben. Du hast mir keine Frau geschrieben. Und jetzt stirbst du und Frankenstein... Ja, aber das ist doch normal in Büchern. Figuren sterben wie Menschen. Ich nicht. Ich werde ewig leben, weil du hast mich nicht sterben lassen. Doch, doch, du stirbst. Du bringst dich selber um. Selbstmord. Nein, nein. Du hast einen offenen Schluss geschrieben. Schlechte Schriftstellerin überhaupt. Deine anderen Romane, immer so ein Durcheinander. Grauenvoll, geschmacklos. Die ganze Menschheit stirbt. Mir vergönnst du nichts. Wie einsam soll ich denn noch werden? Ein Monster in einer Welt ohne alles. Selbst der Teufel hat Freunde. Du springst auf dein Floß, auf den Weg in den Flammentod. Das ist sehr schön, finde ich. Was weißt denn du? Wie soll ich denn Feuer machen im ewigen Eis? Auf einem Floß im Wasser? Das ist doch alles nicht zu Ende gedacht. Nein, jetzt bin ich hier in der Wirklichkeit und du hast Schuld. Ja, mag sein. Jetzt musst du aber gehen, bevor die Kinder... Mir geht es gar nicht gut. Welche Kinder? Du Irre, du bist doch verrückt. Du bist allein und du stirbst. Dein Kopf ist kaputt. Ich kann nicht mehr, verschwinde jetzt. Mir geht es wirklich nicht gut. Gut, ja. Bevor ich gehe... Noch was? Gib mir wenigstens einen Namen, dann finde ich jemand. In der Zukunft, irgendwann, wird vielleicht niemand wird merken, dass ich künstlich bin. Irgendwann, aber einen Namen. Einen Namen. Dann kann ich wer sein. Du kannst mich so nicht zurücklassen. Bild dir nichts ein. Ich bin 1000 Mal so zurückgelassen worden. Und ich habe einen Namen. Was hilft es mir? Finde dich damit ab. Du bist nichts und niemand. Freu dich. Am Ende bist du doch wie alle. Nein, ich bin weniger als nichts. Weil ihr mich gemacht habt. Jammerlappen. Gott ist kein besserer Schöpfer als der Mensch. Er hat euch eine Geschichte gegeben. Andere Menschen. Nichts als die Dunkelheit. Aber ich will. Was? Gefühle, Dinge, andere Leben. Auf und ab. Hast du, ich will, gib mir einen Namen. Du bist doch gar nicht da. Gar nicht da. Du bist doch tot wie ich. Von Anfang an. Nur ein Gedanke. Nur der Beweis, dass ich recht hatte, Percy. Dass wir nutzlos sind, sag ich doch. Von wegen tot. Nein, nein. Und wie heiße ich jetzt? Mary? Mary? Wo bist du? Verdammt. Jetzt muss ich los. Kinder, jetzt müsst ihr euch verstecken. Ich hatte einen Traum, der keiner war. Die Sonne war erloschen. Und die Sterne, verdunkelt, schweiften weglos durch den Raum. Kein Mond. Die Erde schwang im Äther, blind und eisig sich verfinsternd. Kam der Morgen und ging und kam, er brachte keinen Tag. Die Menschen fühlten sich im Stich gelassen, vergaßen ihre Leidenschaften, Herzen gefroren, frönten dem Gebet um Licht. Am Feuer lebten sie und alles brannte. Die Throne, die Paläste wie die Hütten. Und die Behausungen der kleinen Leute waren Scheiterhaufen. Städte waren zerstört. Ihr Heim in Flammen, sahen die Menschen zu und schauten sich noch einmal ins Gesicht. Wie glücklich, wer im Auge der Vulkane zu Hause war, im Fackellicht der Berge. Angstvolle Hoffnung nur enthielt die Welt. Die Wälder brannten, schwanden Stund um Stund, zerfielen, Stümpfe knisterten, erloschen, ein letztes Knirschen und alles war schwarz. Meine Erinnerungen reißen mich in Stücke. Hörspiel von Christine König. Frei nach Motiven aus Mary Shelleys biografischen Notizen. Es spielten Mary Shelley, Julika Jenkins. Percy Shelley, Patrick Güldenberg. Claire Clermont, Veronika Bachfischer. Lord Byron, Tristan Pütter. John Polidori, Sebastian Schwarz. Das Monster, Steven Scharf. Mit Dank an Vianney Fabre und Sebi Czurczyna. Komposition, Friederike Bernhardt. Violoncello, Christina Koropecki. Ton und Technik, Andreas Stoffels und Gunda Herke. Regieassistenz, Jürg Andreas Meister. Regie, Christine König. Produktion, Deutschlandfunk Kultur, 2018.